Jake, wo bringst du uns hin? Wir fahren einfach nur am Strand entlang. Ich hätte gern eine Pause eingelegt, befürchtete aber, dass die Räder dann einsanken, was alles nur noch schwerer machen würde. Ihr wolltet spazieren fahren, also fahren wir spazieren. Jake, ich will nach Hause. Das war kein leises Zweifeln mehr, das war Argwohn, und Joe ließ sich davon anstecken, wie er sich bei Jake wohl auch ansteckte, wenn der einen Schnupfen hatte. Joe, ich auch, ich bin müde, die Sonne ist zu heiß, wir haben unsere Mützen vergessen. Nur noch ein kleines, setzte ich an, als rechts aus dem Unterholz die Schlangen hervorkrochen, große Schlangen und gleich Dutzende davon, ich zögerte. Aber nur eine Sekunde. Länger wäre auch nicht gegangen, sonst hätte der Kinderwagen festgesteckt. Also schob ich ihn einfach mitten durch das Gewimmel. Und im selben Moment waren die Schlangen nicht mehr da, wie die Schlangen in der Badewanne. Jake, nach Hause, bring uns nach Hause, nach Hause! Joe, ich mag es hier nicht! Er fing an zu weinen. Ich mag die Schlangenviecher nicht! Aber wir sind doch Schatzsucher! Inzwischen keuchte ich richtig. Vielleicht treffen wir sogar King Kong, wie in dem Film. Das würde euch kleinen Banditen doch gefallen, oder? In einiger Entfernung war schon die dreieckige Muschelbank zu sehen, die das Ende von Rattlesnake Key markierte. Dahinter strömte der Daylight Pass mit seinem ewigen Strudel. Andy hatte gesagt, dass der stete Wasserwirbel die Durchfahrt ausgefräst hatte. An die Wassertiefe erinnerte ich mich nicht mehr so genau, irgendwas mit 5 Metern. Das einzige Hindernis war jetzt nur noch der Wall aus Muscheltrümmern zwischen mir und dem Strudel. Der Kinderwagen kam da nicht durch, außerdem stellten sich auf dem warmen Muschelkies gleich mehrere Schlangen in den Weg, die mir nicht wie Einbildung oder Geistwesen vorkamen. Dazu waren sie zu präsent. Überlebende des großen Schlangenmassakers, Neuankömmlinge, das spielte keine Rolle. Und der stille Jake schlug inzwischen einen regelrecht herrischen Ton an. Fahr uns zurück, oder es tut dir noch leid!« »Es tut mir schon jetzt leid«, dachte ich, nur aussprechen konnte ich das nicht. Ich bekam kaum noch Luft und mein Herz spielte verrückt. Es fühlte sich an, als könnte es jeden Moment platzen wie ein Luftballon, den man zu stramm aufgeblasen hatte. Zu meinem Entsetzen materialisierten sich auch die Zwillinge zunehmend. Natürlich waren ihre Männerkörper viel zu groß für den Zwillingsbuggy, aber irgendwie saßen sie dennoch in den Sitzen. Sie drehten mir ihre verschwollenen Köpfe zu. Ihre Augen, dunkel und bösartig, hatten mich längst als Feind ausgemacht. Mit ihrem rot gesprenkelten, von Schlangen zerbissenen Gesicht wirkten sie wie Opfer einer apokalyptischen Windpockenepidemie. Die beiden Schlangen, die nun auf mich zukamen, waren äußerst real. Sie ringelten sich wie Sinuswellen über die Muschelschalen und machten dabei ein trocken schabendes Geräusch. Die Schwänze rasselten, trockene Knochen in einer Kalebasse. Jake, beißt ihn fest! Joe, beißt ihn, damit er aufhört! Er soll uns zurückfahren! Als sie zuschlugen, fühlte es sich an den Gummischuhen wie Bleikügelchen von einem Luftgewehr an, oder vielleicht Hagelkörner. Der Kinderwagen hatte sich endgültig festgefahren und steckte bis zu den Radachsen im Muschelbruch. Die Männer, Kinder hatten sich in den Sitzen verkeilt und starrten mich hasserfüllt an, konnten aber offenbar nichts tun, jedenfalls fürs Erste. Eine der Klapperschlangen hatte sich um meinen Fuß gewickelt und schraubte sich Kopf voran höher. Weil der Kinderwagen sowieso feststeckte, sozusagen gestrandet war, schnappte ich mir den Schlangenstock. Damit hackte ich auf sie ein und hoffte mir dabei nicht selbst eine hässliche Wunde beizubringen, aber zimperlich durfte ich nicht sein.